geschliffene Kerl. Nun wird er kommen. Mit genauer Not bringe ich ihn. Ein fremdes Gesicht? Ich kenne ihn nicht. Mein Freund, ist er bei dem Major von Tellheim? Ja. Wo ist sein Herr? Nicht hier. Aber er weiß ihn zu finden. Ja. Will er ihn nicht geschwind herholen? Nein. Er erweiset mir damit einen Gefallen. Ei. Und seinem Herrn einen Dienst. Vielleicht auch nicht. Woher vermutet er das? Sie sind doch die fremde Herrschaft, die ihn diesen Morgen komplimentieren lassen. Ja. So bin ich schon recht. Weiß sein Herr meinen Namen? Nein. Aber er kann die allzu höflichen Damen ebenso wenig leiden als die allzu groben Wirte. Das soll wohl auf mich gehen. Ja. So lass er doch dem gnädigen Fräulein nicht entgelten und hole er ihn geschwind her. Gib ihm etwas, Franziska. Wir verlangen seine Dienste nicht umsonst. Und ich ihr Geld nicht ohne Dienste. Eines für das andere. Ich kann nicht. Mein Herr hat mir befohlen, auszuräumen. Das tue ich jetzt und daran bitte ich mich nicht weiter zu verhindern. Wenn ich fertig bin, so will ich es ihm ja wohl sagen, dass er herkommen kann. Er ist nebenan auf dem Kaffeehause. Und wenn er da nichts Besseres zu tun findet, wird er wohl auch kommen. So wart er doch. Das gnädige Fräulein ist des Herrn Majors Schwester. Ja, ja, seine Schwester. Das weiß ich besser, dass der Major keine Schwester hat. Zwar gibt es mancherlei Schwestern. Unverschämt. Muss man es nicht sein, wenn einen die Leute sollen gehen lassen? Das ist ein Schlingel. Ich sagte es. Aber lassen Sie ihn nur. Weiß ich doch nunmehr, wo sein Herr ist. Ich will ihn gleich selbst holen. Oh, gnädiges Fräulein, bitte ich untertänigst und dann ja, mich bei dem Herrn Major zu entschuldigen, dass ich so unglücklich gewesen, wider meinen Willen, einen Mann von seinen Verdiensten. Gehen Sie nur geschwind, Herr Wirt. Das will ich alles wieder gut machen. Ja, ja, ja. Franziska, ja. Lauf ihm nach. Er soll ihm meinen Namen nicht nennen.